I am a camera. Ich bin eine Kamera. I am a camera with its shutter Ich open. bin eine Kamera mit offenem Verschluss, Quite passive. ganz passiv. Recording, not Ich thinking. nehme auf, ich denke nicht. Recording the man shaving at the window Ich opposite. nehme den Mann auf, der sich gegenüber am Fenster rasiert. And the woman in the kimono washing her Und hair. die Frau im Kimono, die sich die Haare wäscht. Someday Eines Tages all this will have to be developed. muss das alles entwickelt werden. Carefully printed, fixed. Sorgfältig abgezogen, fixiert. Leb wohl, Berlin. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Christopher Isherwood. Aus dem Englischen von Katrin Passig und Gerhard Henschel. Musik von Jörg Achim Keller mit der HR Big Band. Regie Leonhard Koppelmann. Zweiter Teil. Sally Bowles. Chris, Darling. Störe ich? Ach, nein, nein, nein. Wie reizend, dass du kommst. Ich habe mich ganz schrecklich einsam gefühlt. Möchtest du lieber Kaffee oder Tee? Es gibt beides. Der Tee ist allerdings nicht sehr zu empfehlen. Ich weiß nicht, was meine Vermieterin damit anstellt. Vielleicht schüttet sie die Küchenabfälle in eine Kanne und kocht sie zusammen mit den Teeblättern auf. Dann nehme ich Kaffee. Bitte schön. Oh, danke. Im Gegensatz zu dem herrschaftlichen Anwesen, in dem die Landauers wohnten, lebte Sally weit unten am Kurfürstendamm. Am letzten öden Stück, das nach Hallensee führt. Die Vermieterin hatte ihn in ein großes, düsteres, teilmöbliertes Zimmer geleitet. Eine fette, schlampige Vettel mit den Hängebacken einer Kröte. In einer Ecke stand ein ramponiertes Kanapee. Und an der Wand hing das verblasste Bild einer Schlacht im 18. Jahrhundert, auf dem die Verwundeten sich elegant auf die Ellenbogen stützten und das tänzelnde Pferd Friedrichs des Großen bewunderten. Möchtest du eine Prärieauster? Wie meinen? Prärieauster. Ich lebe praktisch von nichts anderem. Viel mehr kann ich mir auch nicht leisten. Sally holte Gläser, Eier und eine Flasche Worcestersoße aus dem Schuhschränkchen unter dem unverkleideten Waschtisch hervor. Geschickt schlug sie die Eier in die Gläser, gab die Soße hinzu und verrührte die Mischung mit dem Ende eines Füllfederhalters. Und runter damit. Prärieauster. She's wearing the same black dress today, but without the cape. Stattdessen trug sie einen kleinen weißen Kragen und weiße Manschetten. Damit wirkte sie irgendwie theatralisch keusch. Like a nun. In Grand Opera. Zierlich zusammengerollt und anmutig wie eine Katze lag sie auf dem Sofa. She was really beautiful, with her little dark head, big eyes and finely arched nose. And so absurdly conscious of all these features. Da lag sie, selbstzufrieden, weiblich wie ein Täubchen, den Kopf keck geneigt. Die Hände zierlich arrangiert. There is something so extraordinarily comic in Sallys appearance. Worüber lachst du, Chris? Was, ich? Du grinst. Ja, ich weiß auch nicht. Chris, du Dreckskerl. Sag mir sofort, worüber du lachst. Ich habe wirklich keine Ahnung. Du bist verrückt, weißt du das? Wohnst du schon lange hier? Seit ich nach Berlin gezogen bin. Seit du nach Berlin gezogen bist? Das war vor einigen Monaten. Aber warum bist du überhaupt hierher gekommen? Ich hatte eine Freundin, eine Schauspielerin, älter als ich. Die ist schon einmal in Berlin gewesen. Sie hat mir versichert, dass wir beide Arbeit finden würden. Bei der UFA. Schade, dass du Diana nicht kennengelernt hast. Sie war die fantastischste Geldjägerin, die man sich vorstellen kann. Überall hat sie Männer aufgegabelt. Egal, ob sie ihre Sprache konnte oder nicht. Ich habe mich oft totgelacht über sie. Sie war einfach anbetungswürdig. Und wo ist sie hin? Och, als wir nach 3 Wochen in Berlin immer noch kein Engagement hatten, hat sich Diana einen Bankier geangelt. Der hat sie mit nach Paris genommen. Und hat dich hier allein gelassen? Mhm. Ganz schön schäbig von ihr. Ach, ich weiß nicht. Jeder muss doch sehen, wo er bleibt. Wahrscheinlich hätte ich es an ihrer Stelle genauso gemacht. Ganz bestimmt nicht. Jedenfalls kann ich nicht klagen. Ich schlage mich auch alleine durch. Wie alt bist du eigentlich? 19. Was, meine Güte, ich dachte, du wärst um die 25. Ich weiß, das denken alle. Stört dich ein bisschen Musik? Oh nein, überhaupt nicht. Wie schmeckt dir der Kaffee, Chris, Darling? Oh. Alle mal besser als der von Fritz. Ist Fritz nicht fabelhaft? Ich bete ihn an. Sally zündete sich wieder eine Zigarette an. Sie rauchte unaufhörlich. I noticed how old her hands looked in the lamplight. Sie waren zittrig, deutlich geädert und sehr dünn. The hands of a middle-aged woman. Die grünen Nägel wirkten wie Fremdkörper, die sich rein zufällig dort niedergelassen hatten. Like hard, bright, ugly little beetles. Schon komisch. Fritz und ich, wir haben nie miteinander geschlafen. Sally. Dachtest du, wir hätten? Vermutlich schon. Haben wir aber nicht. Kein einziges Mal. Und jetzt wird wohl nie mehr was draus. Wie lange bleibst du noch in Berlin? Ach, das weiß der Himmel. Das Engagement im Lady Windermere dauert nur noch eine Woche. Ich habe es über einen Mann bekommen, den ich aus der Eden Bar kenne. Aber jetzt ist er nach Wien gezogen. Ich muss wohl mal wieder bei den Uferleuten anrufen. Und dann ist da noch ein alter Jude, der mich manchmal ausführt. Ständig verspricht er mir, einen Vertrag zu verschaffen. Aber der alte Dreckskerl will nur mit mir schlafen. Ich finde die Männer in diesem Land furchtbar. Kein einziger von denen hat Geld. Und sie denken, dass man sich für eine Schachtel Pralinen verführen lässt. Aber wie willst du dich denn über Wasser halten, wenn das Engagement vorbei ist? Naja, ich bekomme ein kleines Taschengeld von zu Hause. Lange wird das nicht mehr so weitergehen. Mami hat angedroht, dass demnächst Schluss ist, wenn ich nicht bald nach England zurückkomme. Wer sind deine Eltern überhaupt? Hm? Also, was machen sie? Ich meine, sie lassen dich hier so ganz alleine in Berlin leben, schicken dir Geld, scheinen sich aber sonst nicht sehr für dich zu interessieren. Natürlich denken sie, ich bin mit einer Freundin hier. Wenn Mami wüsste, dass ich ganz allein hier bin, würde sie glatt umkippen. Daddy gehört eine Fabrik in Lancashire. Aber momentan gehen die Geschäfte schlecht, weißt du, wegen der Krise. Und Mami hat ein Landgut geerbt. Ich dachte, deine Mutter ist Französin. Französin? Wie kommst du denn darauf? Fritz hat das gesagt. Fritz ist ein Idiot. Er denkt sich alles Mögliche aus. Sie ist natürlich keine Französin. Es war übrigens Daddy, der mir erlaubt hat, nach London auf die Schauspielschule zu gehen. Ach, Chris, Darling, du würdest Daddy lieben. Er schert sich einen Dreck um andere Leute. Er ist der allerwunderbarste Geschäftsmann. Aber ungefähr einmal im Monat betrinkt er sich grässlich und stößt Mamis schicke Freunde vor den Kopf. 19. Und die Schule? Hast du die überhaupt zu Ende gemacht? Hm? Nein, natürlich nicht. Ich bin rausgeflogen. Ich habe der Direktorin gesagt, dass ich ein Kind erwarte, was gar nicht stimmte. Dann haben sie mich untersuchen lassen und festgestellt, dass gar nichts war. Und da hat die Direktorin gesagt, dass ein Mädchen, das sich so etwas Abscheuliches auch nur ausdenkt, auf gar keinen Fall bleiben und die anderen Mädchen verderben darf. So kam ich nach London in ein Wohnheim. Aber ich wusste schnell, wie man die Kontrollen umgeht und habe die Nächte zum größten Teil in den Wohnungen junger Männer verbracht. Ach, Darling, der erste Mann, der mich verführt hat, hatte keine Ahnung, dass ich noch Jungfrau war, bis ich es ihm gesagt habe, hinterher. Er war göttlich. Ich habe ihn angebetet. In komischen Rollen war er das reinste Genie. Eines Tages wird er sicherlich schrecklich berühmt. Ich habe dann bald Statistenrollen bekommen und eine kleine Rolle bei einer Wanderbühne. Und dann habe ich eben Diana kennengelernt und jetzt, ba-bau, bin ich hier. Also... Wirklich, Sally, wenn du jemals in der Patsche sitzt und nicht mehr weiter weißt und etwas brauchst, dann musst du mir aber Bescheid geben, ja? Das ist schrecklich lieb von dir, Darling. Aber ich schnorre nicht bei Freunden. Ist Fritz denn kein Freund? Doch, doch, doch. Ich habe Fritz natürlich schrecklich gern. Und er hat haufenweise Geld. Wenn die Leute Geld haben, kommen sie einem ganz anders vor. Ich weiß auch nicht, warum. Und woher weißt du, dass ich nicht auch haufenweise Geld habe? Du. Was? Bei dir wusste ich auf den ersten Blick, dass du klamm bist. Es ging rüber in den Film. Und wer mir den Eunuchen Morris beibringen. Und vor allem... S.A., sammelt euch! Im Mozartsaal des Filmtheaters am Nollendorfplatz fand die deutsche Erstaufführung des amerikanischen Films Im Westen nichts Neues nach der Romanvorlage von Erich Maria Remarque statt. Es kam zu heftigen Protesten und einem Polizeieinsatz. Aber jetzt ruft euch unser Land Das Vaterland braucht seine Söhne. Alle persönlichen Wünsche haben jetzt keine Bedeutung mehr für euch. Ihr müsst sie opfern auf dem Altar des Vaterlandes. Man kann sein Leben nicht ruhmreicher beginnen. Das Feld der Ehre ruft alle. Darum seid ihr noch hier. Mäuse im ich Saal! Das Mäuse im Saal! Jetzt geht's los! Hilfe! Das ist das Signal. Jetzt die Stinkbombe. Was ist das für ein Gestank? Da hat sich wohl den Jude in der Hosen geschissen. Der Judenstau! Schluss mit diesem Judendreck! Deutsche Frontsoldaten gegen verdammte Juden! Weg mit dem jüdischen Sudelfell! Es ist eine Kulturschande, die kein Deutscher und kein Frontsoldat ansehen kann und will. Dass ein Film, der den besten Soldaten aller Zeiten, den deutschen Frontsoldaten herunterreißt, überhaupt aufgeführt werden darf. Ja? Aber man ist es ja gewöhnt, dass die deutsche Regierung dem Volke kein Brot, sondern günstigenfalls derartige Kulturschandmale schenkt. Das ist eine Würdelosigkeit, an der die Nationalsozialisten niemals teilhaben werden. Wir werden einst Deutschland ausräuchern, wie wir jetzt dieses Kino ausgeräuchert haben. Dann werden wir ganz legal die Köpfe rollen lassen, die für die heutige Schande verantwortlich sind. Hier rein, bitte. Danke, sehr freundlich. Ich muss Ihnen was sagen. Das wird eine nette Überraschung für Sie, glaube ich. Mein Vater und mein Cousin Bernhard sind heute da. Oh, wie nett. Ja, nicht wahr? Wir freuen uns immer sehr, wenn Vater kommt. Er ist jetzt so oft auf Reisen. Er hat überall viel zu tun. In Paris, Wien, in Prag. Ständig muss er Bahn fahren. Ich glaube, Sie werden ihn mögen. Ganz bestimmt. Eines Tages hatte Natalia angerufen und ihn zum Mittagessen bei ihrer Familie eingeladen. Sie führte ihn zuerst in das Wohnzimmer, hinter dem sich der Salon befand, um ihm die Situation zu erklären. Und als die Schiebetüren aufgingen, wartete da wirklich Herr Landauer. Neben ihm stand Bernhard Landauer, Natalias Cousin. A tall, pale young man in a dark suit. Only a few years older than myself. Herr Landauer hingegen war ein kleiner Mann mit dunkler, ledrig verrunzelter Haut. Like an old, well-polished boot. He has shiny brown boot button eyes and low comedian's eyebrows. So dicht und schwarz, dass sie aussahen wie mit einem rußigen Korken nachgezogen. It was evident that he adored his family. Sein wohlwollend freudiges Lächeln galt der ganzen Familie. Natalia, die vor Freude über die Rückkehr des Vaters strahlte, Frau Landauer, deren Wangen rosig schimmerten, dem geschmeidig blassen, höflich geheimnisvollen Bernhard. Even I, myself, was included. Vor 35 Jahren war ich in England. Ich kam in ihre Hauptstadt, um meine Doktorarbeit über die Lebensbedingungen jüdischer Arbeiter im Londoner East End zu schreiben. Interessant. Ich habe vieles gesehen, von dem ihre englischen Beamten nicht wollten, dass ich es sehe. Ich war damals noch sehr jung, jünger als Sie vermutlich. Ich habe außerordentlich interessante Gespräche mit Hafenarbeitern und Prostituierten und den Wirten ihrer sogenannten Public Houses geführt. Hochinteressant. Und diese belanglose kleine Doktorarbeit hat ziemlich viel Staub aufgewirbelt. In 5 Sprachen ist sie übersetzt worden. Ja. 5 Sprachen? Mein Vater ist nämlich auch Schriftsteller. Ach, das war vor 35 Jahren, lange vor deiner Geburt, mein liebes Kind. Heute habe ich keine Zeit mehr für solche Studien. Das ist schade. Ja? Sagen Sie, Herr Isherwood, ich habe gerade ein Buch in französischer Sprache über Ihren großen englischen Dichter Lord Byron gelesen. Hochinteressant. Jetzt würde ich gerne Ihre Meinung als Schriftsteller in dieser wichtigen Frage hören. Hat sich Lord Byron des Inzest schuldig gemacht? Papa, ja, also, du schämst unseren Gast. Was meinen Sie? Das ist, wie soll ich sagen, das ist recht kompliziert. Das ist wirklich ein ganz interessantes Problem. Sollen wir zugeben, dass das Genie ein außergewöhnlicher Mensch ist, der Außergewöhnliches tun darf? Oder sollen wir sagen, nein, Sie mögen ein schönes Gedicht schreiben oder ein schönes Bild malen, aber in Ihrem Alltagsleben müssen Sie sich wie ein gewöhnlicher Mensch benehmen und die Gesetze befolgen, die wir für gewöhnliche Menschen erlassen haben. Wir gestatten Ihnen nicht, außergewöhnlich zu sein. Nach dem Essen wollten die Landauers mit Bernhard Familienangelegenheiten besprechen und so schlug Natalia einen Spaziergang vor. Ja, noch einmal herzlichen Dank für die Einladung und die anregende Unterhaltung. Herr Isherwood, das Vergnügen war ganz unsererseits. Sie sind in meinem Haus jederzeit willkommen. Kommen Sie jetzt. Hier, nehmen Sie meine Karte. Ja, vielen Dank. Vielleicht möchten Sie einmal abends vorbeikommen und mir in meiner Einsamkeit ein wenig Gesellschaft leisten. Das wird mir ein Vergnügen sein. Nun kommen Sie schon. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bye. Bye. Nun? Was nun? Ja, wie finden Sie meinen Vater? Ich glaube, er ist der netteste Vater, der mir je begegnet ist. Ehrlich? Ja, ehrlich. Und jetzt raus mit der Sprache. Mein Vater hat Sie schockiert, als er von Lord Byron sprach, oder nicht? Sie sind ja so rot geworden wie eine Hummer. Ihrem Vater gegenüber komme ich mir altmodisch vor. Seine Konversation ist so modern. Ha, sehen Sie, ich hatte doch recht. Sie waren schockiert. Ach, ich bin so froh. Ich habe nämlich zu meinem Vater gesagt, ein very intelligent young man kommt uns besuchen. Und da wollte er Ihnen beweisen, dass er auch modern sein und über solche Sachen reden kann. Ja. Dachten Sie, mein Vater wäre ein dummer alter Mann? Nein. Bitte seien Sie ehrlich. Nein, das habe ich nie gedacht. Er ist nämlich nicht dumm. Er ist very clever. Nur hat er nicht so viel Zeit zum Lesen, weil er immer arbeiten muss. Manchmal muss er 18 oder 19 Stunden am Tag arbeiten. It is terrible. Ach, und er ist der beste Vater auf der ganzen Welt. Ihr Cousin Bernhard. Hm? Ist Teilhaber Ihres Vaters, oder? Ja. Er leitet das Geschäft hier in Berlin. Er ist auch very clever. Da sehen Sie ihn wohl recht häufig? Nein. Er kommt nicht oft zu uns. Er ist ein merkwürdiger Mensch, wissen Sie? Ich glaube, er ist gerne very much alone. Ich war überrascht, dass er Sie eingeladen hat. Da müssen Sie aufpassen. Aufpassen? Warum soll ich denn aufpassen? Er ist sehr sarkastisch. Womöglich macht er sich über Sie lustig. Das wäre aber nicht sehr schlimm, oder? Viele Leute machen sich über mich lustig. Wirklich? Sie zum Beispiel. Ach, ich. Das ist was anderes. Wenn ich lache, ist das nur Spaß, wissen Sie? Aber wenn Bernhard über einen lacht, ist das nicht nett. Was? Sie glauben mir nicht. Nun, dann tut's mir leid, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich höre nun Rundfunkgerät des russischen Ministerpräsidenten Otto Braun. Das gesamte öffentliche Leben in Deutschland befindet sich in einer schweren Krise. Wie in solchen Fällen üblich fehlt es nicht an Rezeptemachern und Kurpfuschern, die ihre einzig erfolgversprechende Heilmethode anpreisen. Doch ist Politik kein Mittel, um Verwirrung zu stiften und um die Menschen gegeneinander zu verhetzen, so wie es heute leider bei uns gang und gäbe geworden ist, sondern die Methode des Staates und des sich selbst regierenden Volkes, sich Zustände zu schaffen, in der alles wahrhaft Produktive sich zur höchster Kraftentfaltung steigern kann. Es ist Wahnsinn, sich gegenseitig über politische Doktrinen die Schädel einzuschlagen und jedem politischen Marktschreier nachzulaufen, anstatt die Zähne zusammenzubeißen und unter Ausschaltung jedes Verzettelns von Kräften das ganze Volk zu einer entschlossenen Arbeitsgemeinschaft mit gegenseitiger schicksalssolidarischer Verhaftung zusammenzureißen. Die jämmerliche Interessenpolitik vieler Gruppen hat es dahin gebracht, dass viele im Parlament nicht mehr den Brennpunkt aller politischen und geistigen Interessen der Nation sehen. Diese Entwicklungen haben leider den Gedanken der Demokratie bei uns zum Teil in sein Gegenteil verkehrt und den Parlamentarismus im Volke entwertet. Das Volk versteht nicht mehr den Sinn dieser endlosen Parlamentskämpfe und Verhandlungen um Regierungsprogramme, weil es sieht, dass dabei nichts Positives herauskommt und es zweifelt an der Möglichkeit, auf diesem Wege überhaupt weiterzukommen. Demgegenüber muss mit aller Schärfe und Deutlichkeit gesagt werden, nicht die Demokratie, nicht der Gedanke, dass ein Volk aus freier politischer Entschließung Vertreter wählt, die dann die politischen Geschicke der Gesamtheit betreuen sollen, haben versagt. Versagt hat bei uns lediglich ein erheblicher Teil der deutschen Menschen. weil er der Verantwortung, die plötzlich auf seinen Schultern lag, noch nicht gewachsen war und mit dem Parlamentarismus daher nichts Rechtes beginnen konnte. Ja, zu wem wollen Sie? Ich möchte zu Herrn Landauer. Zu wem wollen Sie? Zu Herrn Landauer. Und wer sind Sie? Ich heiße Isherwood. Aha. Gut, kommen Sie. Sie müssen gleich kräftig drücken. Bernhards Wohnung lag in einer ruhigen Straße nicht weit vom Tiergarten. Die Tür war so schwer, dass man sie mit beiden Händen aufstoßen musste. Dann kam eine Doppeltür zum Hof, dann die Tür zum Gartenhaus, dann 5 Treppen und dann die Wohnungstür. 5 Türen schirmen Bernhard Landauer von der Außenwelt ab. Diese Sachen habe ich alle von meinen Reisen mitgebracht. Griechenland, Indonesien, Siam, da schauen Sie. Ein Buddha-Kopf. Grandios. Sandstein, 12. Jahrhundert. Er wacht über meinen Schlaf. Sie haben eine beeindruckende Sammlung. Eine wunderbare Bibliothek. Kunstgeschichte zumeist. In meiner Jugend wollte ich Bildhauer werden. Damals lebte ich in Paris. Tja, aber das Schicksal hat es anders gewollt. Und wie kommt das hierher? Was denn? Ach, der Lenin. Ja. Hat mich einfach interessiert, wissen Sie. Ja. Vielleicht der Gegensatz. Ja, Sie müssen auch einmal unser Kaufhaus besuchen. Ein interessantes ökonomisches Phänomen unserer Zeit. So ein Warenhaus. Aber jetzt lassen Sie uns etwas essen. Ich habe für Sie Suppe, Fisch, ein Kotelett und ein wenig Nachspeise vorbereiten lassen. Zu großzügig. Ich selber sehe mich leider gezwungen, etwas Diät zu halten. Tomaten, Zwieback und Milch müssen genügen. An diesem Abend trug Bernhard Landauer einen schönen, bestickten Kimono über seinem Straßenanzug. Sein edles, spröde, fein ziseliertes, scharfes Profil ließ ihn ein wenig wie einen Vogel auf einer chinesischen Stickerei aussehen. He was soft. Er war weich. Negative. Abweisend. Yet curiously potent. Doch von eigenartiger Energie. With the static potency of a carved ivory figure in a shrine. Mit der inneren Ruhe einer geschnitzten Elfenbeinfigur in einem heiligen Schrein. Sein erschöpftes Gesicht wirkte maskenhaft. The thought crossed my mind that he was perhaps suffering from a fatal disease. Doch nach dem Essen wirkte er heiterer. Vor ein paar Jahren bin ich wirklich um die ganze Welt gereist. Wissen Sie, ich habe meine Nase überall hineingesteckt. In jüdische Dorfgemeinschaften in Palästina, jüdische Siedlungen am Schwarzen Meer, Revolutionskomitees in Indien, aufständische Armeen in Mexiko. Sie scheuen offensichtlich kein Abenteuer. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Neugier, aber auch vielleicht ein bisschen Spott. Spott? Wenn ich diesen unglaublichen Eifer sehe, den die Menschen an den Tag legen. Ich habe mit einem chinesischen Fährmann über Dämonen disputiert. Und ich habe ein kaum glaubliches Beispiel für die Brutalität der New Yorker Polizei selbst miterlebt, das ich Ihnen ersparen möchte. Sie müssen keine Rücksicht nehmen. Nein, nein. Außerdem rede ich schon wieder viel zu viel von mir. Sagen Sie doch, wenn das nicht so aufdringlich von mir ist, was hat Sie zum Umzug nach Berlin bewogen? Ich wollte Deutsch ganz richtig lernen. Und? Ja. Sind Sie glücklich hier? Sehr. Ach Gott, das ist ja wunderbar. Ist ja ganz wunderbar. Ein derart vitaler Geist, dass er sogar in Berlin glücklich sein kann. Sie müssen mich in Ihr Geheimnis einweihen. Darf ich irgendwann zu Ihren Füßen sitzen und an Ihrer Weisheit teilhaben? Bernhard. Die Welt am Abend, Welt am Abend, was bringt das Jahr 1931? Lesen der große Jahresausflug. Die Welt am Abend, letzte Ausgabe des Jahres. Eine Ausgabe bitte? Kostet 1 Groschen. Ja, danke. Guten Rutsch. In Ohr. Am Silvesterabend aßen alle zu Hause. Am Nachmittag war Sally bei Fräulein Schröder in das inzwischen leerstehende Zimmer von Fräulein Kost eingezogen. In ihrer alten Wohnung ist es ihr doch zu viel geworden. Es war ein voller Erfolg. Bobby, der schon länger wieder in Gnaden aufgenommen war, flirtete recht forsch mit Fräulein Schröder. Und auch die anderen unterhielten sich blendend. Sie glauben es nicht, es war eine Sensation. Das Palladium tobte. Immer wieder musste ich auf die Bühne, um die Ovationen entgegenzunehmen. Ja, wirklich? Na, wissen Sie, meine Liebe, ich sage Ihnen jetzt mal was. Mich haben einmal die begeisterten Studenten in München in einem Triumphalenzug durch die Altstadt gezogen, in einer offenen Kutsche. Na, wenn ich Ihnen das sage, wo ist das? Na, meine Beste, noch ein bisschen Schampus. Ja. Also nein, wirklich, so schlimm. So gut, dass die Kost weg ist, jetzt bist du wieder du, mein Lieber. Ja, du, gib den Herrn hier den Ischi-Hut. Nein, Frau, ich bleibe beim Bordeaux. Bitte, Fräulein Meier, bitte okay, für mich. Okay, weiß nicht recht. Doch, bitte, ja, Charlie. Please, bitte für mich. Na ja, gut. Wo ich geh und steh, tut das Herz so weh. Steiermark, ja glaubt's mir's gewiss, wo das Büchsel knallt und wo der Gamsbach fällt. Und mein lieber Herzog Johannes, alla dir lui, lui, ja, lui, dir lui, ja. Furchtbar Wichtiges mit Chris Darling besprechen. Entschuldigt uns mal kurz. Übernehmt was zu trinken, mit ist ja hier noch da. Ja. Christopher, Darling, ich bin eigentlich viel zu müde. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Ich habe einen fabelhaften neuen Liebhaber. Sag mal, schockiert dich das eigentlich, wenn ich so rede? Nicht im Geringsten. Aber es gefällt dir nicht. Es geht mich nichts an. Oh, du meine Güte, jetzt sei doch nicht so englisch. Natürlich geht deine eigene Meinung dich etwas an. Also, wenn du es unbedingt wissen willst. Ich finde es recht langweilig. Ah, ich dachte, du verstehst das. Naja, aber ich vergaß, du bist ja ein Mann. Ach, entschuldige, Sally. Ich kann natürlich nichts dafür, dass ich ein Mann bin. Aber sei mir nicht böse. Ich meinte bloß, dass es eigentlich nur Nervosität ist, wenn du so daherredest. Nervosität? Gibst du mir auch eine? Natürlich. Danke. Du bist von Natur aus wahrscheinlich eher schüchtern im Umgang mit Fremden. Hm? Und deshalb bist du auf diesen Trick verfallen, mit dem du die anderen zwingen willst, dich zu akzeptieren oder abzulehnen. Ich kenne das. Weil ich es manchmal selbst so halte. Ich wünschte nur, du würdest es nicht bei mir versuchen, weil es nicht funktioniert und mich nur in Verlegenheit bringt. Du könntest mit jedem einzelnen Mann in Berlin ins Bett gehen und mir jedes Mal davon berichten und wirst mich trotzdem nicht überzeugen, dass du die Kameliendame bist. Denn das bist du nun mal nicht und das weißt du auch. Nein, das stimmt wohl. Aber was bin ich denn dann, Christopher Darling? Die Tochter von Mr. und Mrs. Bowles. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Vielleicht hast du recht. Du findest also, ich sollte überhaupt keine Liebhaber mehr haben? Nein, durchaus nicht. Solange du sicher bist, dass es dir wirklich Freude macht? Natürlich. Ich würde die Liebe nie zwischen mich und meine Arbeit kommen lassen. Die Arbeit ist wichtiger als alles andere. Aber ich glaube einfach nicht, dass eine Frau eine große Schauspielerin sein kann, wenn sie gar keine Liebschaften gehabt hat. Worüber lachst du schon wieder, Chris? Ich lache gar nicht. Doch, immer machst du dich über mich lustig. Findest du mich eigentlich furchtbar beschränkt? Sally, natürlich nicht. Es stimmt schon, ich habe gelacht. Entschuldige. Ich muss oft über Leute lachen, die ich mag. Ich weiß auch nicht, warum. Dann magst du mich also, Christopher Darling? Ja, natürlich mag ich dich, Sally. Was dachtest du denn? Aber du bist nicht in mich verliebt, oder? Nein, ich bin nicht in dich verliebt. Da bin ich aber froh. Ich habe mir seit unserem ersten Treffen gewünscht, dass du mich magst. Aber ich bin froh, dass du nicht in mich verliebt bist, denn irgendwie könnte ich mich auf keinen Fall in dich verlieben. Und wenn du dich verliebt hättest, wäre alles verdorben gewesen. Da haben wir noch mal Glück gehabt, oder? Ja, sehr. Ich muss dir was beichten, Chris, Darling. Das ist auch der Grund, warum ich dich unter vier Augen sprechen wollte. Es ist eine ganz idiotische Kleinigkeit. Weißt du noch, wie du neulich gesagt hast, du hättest von Fritz gehört, dass meine Mutter Französin ist? Mhm. Also, das hat er sich nicht ausgedacht. Das habe ich ihm selbst erzählt. Aber warum in aller Welt? Ich wollte ihn beeindrucken. Ich bin da manchmal ein bisschen verrückt. Oh ja. Du musst Geduld mit mir haben, bitte. Na schön, Sally. Das werde ich. Christopher, Darling! Du bist wirklich ein Schatz. Hello. I'm so sorry. Barbie, Darling! Ach ja, ich, ja genau. Also wirklich, ich schwöre höchst ungern, aber ich muss los. Und ihr wolltet doch mit, oder? Aber selbstverständlich wollen wir mit. Ja, ich hole schnell meine Sachen. Ja, dann mal los. Ich, wo? Ja, Feuerschüler? Und immer Bild hübsch. Ich höre Bild schön und so elegant und so hübsche Hände und so Füße. Man sieht ja gleich, dass sie zur allerbesten Gesellschaft gehört. Wissen Sie, Herr Ishivu, ich hätte Ihnen das ja nicht zugetraut, dass Sie so eine Freundin haben. Die sind ja immer so still. Tja, Fräulein Schröder, stille Wasser. Genau, Herr Ishivu, genau. Oh, mein Schluck Wasser. Ihr Lieben, da sind wir, und zwar alle zusammen. Fritz! Fritz, Darling! Sally, wir warten hier schon ewig. Oh. Hallo, Fritz. Klaus, darf ich dir meinen Pianisten vorstellen? In Troika trafen sie Fritz Wendel, der Klaus Linke dabei hatte. Klaus, Darling! The young pianist who used to accompany Sally when she sang at the Lady Windmere. Komm, Chris, ich glaube, hier stören wir nur. Was? Bye-bye, boys! Gut. Später zogen Fritz und er alleine weiter in einen dieser Tanzpaläste mit Telefon auf jedem Tisch. Die Pärchen hielten sich hier beim Tanzen eng um die Taille. Yelling in each other's faces, streaming with sweat. Hell, I give it them! Soll sie doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Fritz seemed rather depressed. He wouldn't tell me why. Dann trat eine Kapelle in bayerischer Tracht auf, die juchzte, spielte, trank und dann das ganze Bier wieder ausschwitzte. The place stank like a zoo. Schließlich ließ er Fritz zurück und wanderte rastlos stundenlang durch die Silvesternacht. Was für eine Nacht. Fräulein Bauls, ein wunderschönes, gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Danke, Ihnen auch, Fräulein Schröder. Ah, in der Küche gibt's Rollmöpse. Chris, hallo, Darling. Wie spät ist es denn? Fast Mittag. Nein, wirklich? Fabelhaft, ich bin am Verhungern. Zum Frühstück hatte ich nur eine Tasse Kaffee. Na? Was, na? Na, nun frag mich schon. Was soll ich dich fragen? Oh, herrje, Darling, sei doch nicht so schwer von Begriff. Frag mich, wo ich gewesen bin. Also, wo bist du gewesen? Och, aber Darling, ich dachte, das weißt du. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Unsinn! Wirklich nicht, Sally! Ach, Christopher, Darling, wie kannst du so lügen? Es war doch offensichtlich, dass du die Sache eingefädelt hast. Wie du Fritz abgehängt hast. Er hat so wütend geguckt. Klaus und ich sind fast gestorben vor Lachen. Hast du eine Zigarette, Chris? Was? Ja, ja. Hier, bitte. Danke. Ich bin ganz schrecklich verliebt in ihn. Glaube ich jedenfalls. In wen? Ach, Chris, sei bitte nicht so englisch. In Klaus natürlich. In wen sonst? Und ist Klaus auch verliebt in dich? Er betet mich an. Er sagt, er hat sich schon verliebt, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Aber solange wir zusammen aufgetreten sind, hat er nichts zu sagen gewagt. Er hatte Angst, dass es mich vom Singen ablenkt. Er sagt, bevor er mich kennengelernt hat, wusste er gar nicht, wie wunderschön der weibliche Körper ist. Er hatte ungefähr erst 3 Frauen in seinem ganzen Leben. Oh, wahrscheinlich verstehst du das alles gar nicht richtig, Chris. Wie auch. Es ist furchtbar schwer zu erklären. Das glaube ich dir gern. Um 4 Uhr sehe ich ihn wieder. Dann solltest du dich jetzt besser hinlegen. Ja, Christopher. Ich werde Fräulein Schröder bitten, dir etwas Rührei zu machen. Und wenn sie noch zu betrunken ist, mache ich es selbst. Geh ins Bett. Du kannst dort essen. Danke, Chris, Darling. Du bist ein Engel. Was würde ich nur ohne dich machen? Von nun an sahen sich Sally und Klaus täglich. Meistens trafen sie sich in der Pension von Fräulein Schröder. Manchmal blieb Klaus über Nacht. Da ist sie wo. Guten Morgen. Guten Morgen, Fräulein Schröder. Geht es Ihnen gut? Ja, ja, danke. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Wirklich? Ja, warum auch nicht? Aha, so. Dann geht es uns ja beiden gut. Also ich will ja nichts sagen, Herr Ishivo, aber ich meine, der Herr Linke ist ja gewiss ein attraktiver Mann. Klaus? Tja, das ist er zweifellos, nicht wahr? Aber ich muss schon sagen, ich bin doch ein bisschen schockiert. Schockiert? Warum? Na, dass Sie das so einfach hinnehmen. Was? So widerstandslos das Feld räumen, also nee. Aber Fräulein Schröder, Sally ist doch nicht mein Eigentum. Na nun ja, gewiss, aber trotzdem. Richtig ist das nicht. Ungerecht schon ja nicht. Wir leben, wir kämpfen und wir sterben für die Fahne Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs. Aber alle Versuche der Feinde des Proletariats, die revolutionäre Entwicklung der Arbeiterklasse zu hemmen und die dauernd breiter werdende Rote Front zu sprengen, werden scheitern und abprallen an der Geschlossenheit der proletarischen Reihen. Mit den proletarischen Fäusten wird die Arbeiterschaft Berlins und des Reiches die kapitalistische Welt zerschmettern und die wahrhaft rote Republik schmieden. Dann wird wieder über der Reichshauptstadt die rote Fahne den Sieg des deutschen Proletariats verkünden. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten! Wer macht uns frei? Die kommunistische Partei! Tod den Faschisten, wählt Kommunisten! Und den Faschisten, wählt Kommunisten! Waren Sie je Kommunist, Bernhard? Nein, Christopher. Ich war leider konstitutionell immer außerstande, die nötige Begeisterung aufzubringen. Um überhaupt an irgendetwas zu glauben? Vielleicht. Nein, das stimmt nicht ganz. Er verbrachte nun einige Abende mit Bernhard Landauer. Doch kann ich kaum behaupten, dass ich ihn bis jetzt im Laufe dieser Abende besser kennengelernt habe. Bernhard blieb ihm merkwürdig fern. Sie sprachen über exotische Länder, Kunst, China und Musik. Selten nur und wenn, dann eher beiläufig über politische Einstellungen. An was glauben Sie denn dann? Möglicherweise glaube ich an Disziplin. An Disziplin? Verstehen Sie denn nicht, Christopher? Nein. Dann will ich versuchen, es Ihnen zu erklären. Ich glaube an Selbstdisziplin, nicht an die Disziplinierung anderer. Über andere kann ich nicht, will ich nicht urteilen. Ich weiß nur, dass ich selbst bestimmte Standards brauche, die ich einhalten muss und ohne die ich verloren wäre. Klingt das sehr schlimm? Nein, nein, nein. Es erinnert mich nur irgendwie an etwas, das Natalia gesagt hat. Ach ja, wirklich? Nun ja. Sie dürfen nicht so hart über mich urteilen, Christopher. Vergessen Sie nicht, ich bin eine Promenadenmischung. Eine Promenadenmischung? Naja, vielleicht fließt am Ende doch ein Tropfen reinen Preußenbluts in meinen unreinen Adern. Vielleicht ist dieser kleine Finger hier der Finger eines preußischen Feldwebels, wer weiß. Das würden Sie wirklich wollen? Sie, Christopher, mit Ihrer jahrhundertealten angelsächsischen Freiheit im Rücken, mit Ihrer im Herzen eingeschriebenen Magna Carta. Sie können nicht verstehen, dass wir armen Barbaren eine gestärkte Uniform brauchen, um uns aufrechtzuhalten. Warum machen Sie sich immer über mich lustig, Bernhard? Ich mich über Sie lustig machen? Mein lieber Christopher, das würde mir nie einfallen. Mesdames, Messieurs, nous sommes désolés de vous quitter si tôt. La semaine prochaine, si vous le voulez bien, nous resterons un peu plus longtemps en votre compagnie. Vous verrez, Sous les toits de Paris, un film de René Clair. interprété par... Monsieur Albert Fréjean. Mademoiselle Paula Hilary. Monsieur Gaston Modeau. Mais où est-il? Ah oui, mais c'est vrai, où est-il? Il n'est pas là. Enfin, vous le verrez la semaine prochaine. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Paula. Bonsoir, Albert. Alors, entendu, rendez-vous ici la semaine prochaine. C'est entendu. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Der Herr, was nehmen Sie? Ja, eigentlich warte ich noch auf zwei Gäste. Ich kann auch später noch einmal kommen. Nein, nein, nein, bringen Sie mir bitte einen Kaffee und ein Wasser, ja? Kaffee und Wasser, sehr gut. Welt am Abend, Welt am Abend! Fast 5 Millionen Arbeitslose, neuer Höchststand erreicht. Regierung Grüning unter Druck. Richtig. Ich sage dir, ist richtig. Ich sage dir aber... Wir werden siegen! Jawohl! Kurt! Kurt, beruhig dir doch bitte! Ist doch gut! Komm, lass uns gehen! Ich sage es richtig! Ich weiß schon, ob wir siegen werden! Das ist richtig! Es ist nicht genug! Schatz! Komm, bitte! Blut muss fließen! Aber natürlich wird Blut fließen! Jawohl! Blut! Kurt! Du kannst ganz beruhigt sein. Natürlich wird Blut fließen. Ja, ja. Das hat uns doch der Führer versprochen. So, der Herr Kaffee und Wasser. Dankeschön. Fließen. Gott, jetzt komm endlich. Schlimm. Der Herr meinen? Ich finde das schlimm. Ach, wissen Sie... Ich bin zu spät, entschuldigen Sie. Natalia. Sie waren in einem Café am Kurfürstendamm verabredet. Wo ist denn der junge Nazi und sein Mädchen verließen gerade das Café, als Natalia eintraf. Ich nehme ihm den Mantel ab. Danke. I had long mediated. Er hatte lange darüber nachgedacht. Experiment of introducing Natalia to Sally Bowles. Natalia und Sally miteinander bekannt zu machen. I think I knew beforehand what the result of their meeting would be. Ja und? Wo ist sie? Fräulein Bowles ist doch noch nicht da. Wie? Aber ich bin über eine Viertelstunde zu spät. Aber, liebe Natalia, für den ganz großen Auftritt muss man mindestens eine halbe Stunde zu spät kommen. Idiot. Wie sehe ich aus? Sie sehen sehr hübsch aus. Bitte seien Sie ehrlich. Was wird sie von mir denken? Sie wird Sie sehr nett finden. Wie können Sie das sagen? Das wissen Sie doch gar nicht. Erst wollen Sie meine Meinung hören und dann sagen Sie, ich wüsste gar nichts. Idiot, ich will doch keine Komplimente hören. Ich weiß leider nie genau, was Sie eigentlich hören wollen. Ach nein, das wissen Sie nicht. Tut mir leid, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Hallihallo, Darling, Chris. Oh, tut mir schrecklich leid, dass ich zu spät komme. Können Sie mir vergeben? Schon gut. Darf ich Ihren Mantel nehmen, Fräulein? Danke. Sehr zuvorkommend. Diese Kellner in einem solchen Café wissen doch gleich, was ich gegenüber einer Dame gehört. Sally. Ja, ja, tut mir leid, aber ich war noch mit diesem schrecklichen jüdischen Filmproduzenten im Bett, von dem ich dir erzählt habe, Darling. Ich hoffe, er nimmt mich unter Vertrag. Aber bisher tut sich noch nichts. Dabei war es nicht das erste Mal. Sally, bitte. Wie? Ach so. Ach ja, bitte entschuldigen Sie. Ich platze immer mit den Sachen so heraus, ohne viel nachzudenken. Sie müssen mich entschuldigen, meine Liebe. Chris, Darling, bitte, gib mir eine Zigarette. Ja. Kellner? Die Dame? Ich hätte gerne ein Glas Champagner. Sehr wohl. Natalia, und Sie? Wenn überhaupt, nehme ich eine Schokolade. Oh, werden Sie davon nicht schwermütig? Also ich werde ganz melancholisch, wenn ich am Nachmittag Schokolade trinke. Ich brauche etwas Anregendes. Tut mir leid, wir haben keinen Champagner mehr. Leider nur Sekt. Oh, was ist das nur für eine Stadt? Nun gut. Die Dame? Danke, im Moment nichts. Haben Sie eigentlich Sous le Toit de Paris gesehen, Christophe? Oh, ich habe ihn gesehen. Oh, er ist fabelhaft, ganz fabelhaft. Albert Préjean ist so fabelhaft, oder nicht? Diese Szene, wo der Kampf beginnt und der Zug vorbeifährt, erinnern Sie sich? Ja. Fabelhaft, ganz fabelhaft. Aber wenn sich erst die englische Filmindustrie mal aufmacht und den Tonfilm für sich entdeckt, ich erinnere mich, ich hatte mal eine Affäre mit einem Produzenten. Er war verheiratet, natürlich. Was auch sonst. Darling, so ist das immer. Sie sind immer verheiratet. Und er sagte zu mir, Sally, Darling, Liebste, du hast nicht nur einen anbetungswürdigen Körper, sondern du hast die Stimme überhaupt. Durch dich wird der englische Tonfilm zur Weltgeltung kommen. Leider hat er damals schon immer viel zu viel getrunken und so wurde aus unseren Plänen nichts. Ach wirklich? Was für ein Jammer. Nicht wahr, meine Liebe? Sie haben völlig recht. Ein Jammer. Und er war nicht allein mit seiner Meinung. Nein, nein, ganz und gar nicht. Das hat nämlich dann auch noch der Kameramann gesagt, mit dem ich damals nach dem Produzenten... Oder war es gleichzeitig? Christopher. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also auf jeden Fall, bevor er wegen Drogenhandels von der Polizei geschnappt wurde... Es tut mir leid. Ich muss leider gehen. Wirklich schade. Oh. Ich hätte so gerne noch mehr gehört. Interessant, sehr interessant. Natalia, der Mantel. Danke, Christopher. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Nein, lassen Sie nur. Sie wissen doch, ich mag das nicht. Natalia, bitte. Mein Gott, wie spät ist es denn? Ich muss ja auch los. Sally. Chris, Darling, Teil, du bringst bitte. Mich doch noch bis zum Eden, oder? Ich werde dort erwartet. Lassen Sie mich los. Entschuldigung, Natalia, wann sehen wir uns denn wieder? Weiß ich nicht. Und weg ist sie. Naja, komm, wir nehmen ein Taxi. Sally. Was? Du bist ganz und gar unmöglich. Oh. Zum Eden nehme ich kein Taxi. Es sind kaum 100 Meter. Chris, Darling, merk dir eines. Es ist absolut undenkbar, hörst du? Absolut undenkbar, zu Fuß vor dem Eden zu erscheinen, ja? Sally! Das Mädchen mochte mich wohl nicht besonders, was? Nein, Sally, nicht besonders. Das verstehe ich nicht. Ich war doch ganz ausgesucht nett zu ihr. Wenn du das nett nennst? Was hätte ich denn machen sollen? Die Frage ist eher, was du nicht hättest machen sollen. Hast du denn kein anderes Konversationsthema als Affären, Ehebruch, Trinken, Drogen? Man muss mich schon nehmen, wie ich bin. Ja, klar, mit allem. Mit deinen Geschichten, deinem Benehmen, deinen Fingernägeln und so. Nicht wahr? Sie hat sie immer wieder angestarrt. Sie war angewidert. Nein, Darling, das ist nicht fair. Sie war fasziniert. Sie war angewidert. Und dabei habe ich mir heute die Zehennägel extra einmal nicht lackiert. Sally, Unsinn! Kannst du doch... Sei doch bitte einmal ernst! Machst du das etwa wirklich? Natürlich mache ich das. Aber wozu denn, um Himmels Willen? Die kann doch niemand... Ich meine... Die kann doch kaum jemand sehen. Ich weiß, Darling. Aber ich fühle mich dann so wunderbar sinnlich. Hallo, meine Damen und Herren, verehrte Festteilnehmer des Presseballs in der Ferne. Wir sind da. Es war nicht ganz leicht, uns mit unserem Mikrofon hier durchzuschlängeln. Durch das Geschiebe der Tanzenden und der Promenierenden. Ganz in der Nähe des Mikrofons sehen wir den Herrn Reichsminister Dietrich, den wir jetzt mal guten Namen sagen wollen. Die Reichsregierung hat in diesem Winter im Allgemeinen davon abgesehen, sich an Festlichkeiten zu beteiligen, weil sie davon ausgeht, dass in dieser Zeit, in der Millionen unserer Volksgenossen Not leiden, es nicht am Platze ist, geräuschvolle Veranstaltungen mit vielleicht unnötigen Geldausgaben zu veranstalten. Soll ich dir nicht doch etwas bringen, Sally? Oh, nein, danke, Chris, Darling. Ganz lieb von dir. Ungefähr Mitte Januar 1931 verreiste Klaus plötzlich nach England. Recht unerwartet hatte er den Auftrag bekommen, Musik für einen Film einzuspielen. The afternoon, am Nachmittag, he came to say goodbye, herrschte eine geradezu klinische Atmosphäre in der Wohnung. Sally verbrachte den ganzen Tag zusammengerollt auf dem Kanapee in ihrem Zimmer, Bleistift und Papier auf dem Schoß. Sie schrieb Gedichte, die sie keinem zeigen wollte, rauchte eine Zigarette nach der anderen und mixte sich Prärie aus. Dann weigerte sich aber, mehr als nur ein paar kleine Bissen von Fräulein Schröders Omelette zu essen. Weißt du, Chris, ich möchte einfach nichts essen. Gut, dann stelle ich den Teller weg. Danke. Ich fühle mich ganz hervorragend und durchgeistigt, so als wäre ich eine wundersame Heilige oder so. Wenn du wüsstest, wie herrlich das ist. Möchtest du eine Praline, Darling? Klaus hat mir 3 Schachteln geschenkt. Wenn ich noch mehr davon esse, wird mir schlecht. Mund auf. Danke. Danke. Ich glaube nicht, dass ich ihn jemals heiraten werde. Das würde unser beider Karrieren ruinieren. Weißt du, Chris, er vergöttert mich geradezu. Und deshalb würde es ihm schaden, wenn ich immer um ihn wäre. Ihr könntet heiraten, sobald ihr berühmt seid. Nein, das würde alles verderben. Wir würden die ganze Zeit versuchen, so zu sein wie früher, wenn du verstehst, was ich meine. Und wären doch beide anders. Er war so herrlich primitiv. Ach, Sally. Genau wie ein Faun. Ich habe mich mit ihm wie eine wundervolle Nymphe gefühlt oder sowas. Meilenweit weg von allem. Tief im Wald. Ja, ich gehe dann mal in die Küche und bringe die Sachen weg. Wie eine Nymphe. Wie ist denn die Lage in Deutschland? Ein Heer von nahezu 5 Millionen Arbeitslosen zeichnet den Weg ihrer Politik. Ein Bauernstand, der in den Ost- und Nordprovinzen schon zur offenen Rebellion übergegangen ist. Ein zertretener Mittelstand, der nicht mehr weiß, von einem Tag an den anderen zu kommen und unter den unerhörten Steuerdruck zu Tode gepresst wird. Das ist das Ergebnis ihrer Politik. Das Reich ohne Kredite und ohne Geld. Nein, Herr Reichskanzler, es ist nicht wahr, wenn Sie heute der Opposition den Vorwurf machen, Sie wolle eine Katastrophe. Die Katastrophe brauchen wir nicht zu wollen, die haben Sie herbeigeführt. Allerdings sind ähnliche Krisen auch über andere Völker hereingebrochen. Aber erst dann konnte ein Volk zur Überwindung der Krise schreiten, wenn das System, das die Krise verursacht hatte, abtrat und denen Platz machte, die gegen die Krise Protest erhoben hatten. Spenden für die Bewegung. Gott spendet für die SA. Als er am nächsten Tag in die Stadt ging, traf er in der Nähe vom Bülowplatz auf einen marschierenden SA-Trupp und einige SA-Leute, die mit Sammelbüchsen herumgingen. Spendet für die Bewegung. In einer Haustür stand ein flüchtiger Bekannter aus einem der umliegenden Cafés. Junger Kommunist. Das ist unser Revier. Er trug den Arm in einer Schlinge. Die Abreibung hatte wohl nicht gereicht. Wir können gerne noch mal nachlesen. Verschwinde. Ganz ruhig, ja. Überlegst du doch mal. Gestern Abend sind schon wieder zwei von euch zu uns gekommen. Hau ab! Was ist denn Spenden los? Spenden für die Bewegung. Die Schweine marschieren nicht nur, sondern sammeln auch in unserem Bezirk. Reine Provokation. Und was ist mit deinem Arm? Vor 3 Tagen, am Abend, da haben wir mit ein paar Genossen von der Rotfront versucht, ihren Redner bei einer Versammlung zu stören. Da haben sie uns erwischt. Die anderen liegen noch im Krankenhaus. Deren Sturmbann hat seit ungefähr einem Jahr einen neuen Anführer. Der kommt von hier. Der kann reden. Wie sein Alter. Der ist Pfarrer an St. Nikolai. Und der hat keine Angst. Der hat in der Tat schon ein paar von unseren Genossen zu ihnen rüberziehen können. Oh, mal sehen, wie lange ihm das noch gelingt. Das Treffen in dem Café am Kurfürstendamm markierte den Beginn des Niedergangs der Beziehung zwischen ihm und Natalia. Es gab keinen offenen Streit oder einen endgültigen Bruch. Als sie sich wenige Tage später zu einem Spaziergang im Tiergarten unweit der Villa Landauer trafen, spürte er, wie sich ihre Freundschaft abgekühlt hatte. Natalia was convinced, I suppose. Dass Sally seine Geliebte war. I didn't see why I should correct her mistake. Das hätte ein langes Gespräch erfordert. For which I simply wasn't in the mood. Zuletzt wäre Natalia wahrscheinlich genauso schockiert gewesen wie jetzt und noch wesentlich eifersüchtiger. Er bildete sich keineswegs ein, that Natalia had ever wanted me as a lover. Aber sie hatte angefangen, sich als rechthaberische ältere Schwester aufzuspielen. Absurderweise gerade die Rolle, die Sally ihr eben weggeschnappt hat. Es war zwar insgesamt bedauerlich, aber er hielt es doch für besser, die Dinge so zu belassen, wie sie waren. Nur nicht zu viel erklären. Sie waren schon fast eine Stunde im Tiergarten spazieren gegangen, hatten über Bücher, Musik und Kunst geredet und bisher sorgfältig alles Persönliche vermieden, bis zu dem Moment kurz vor der Villa Landauer. You like Miss Bowles very much? Ja, natürlich. Wir werden bald heiraten. Idiot. Aber bitte. Wissen Sie was? Ich mag Ihre Miss Bowles nicht. Ich weiß. Was ich denke, spielt wohl keine Rolle. Nicht die geringste. Nur Ihre Miss Bowles ist Ihnen wichtig, was? Äußerst wichtig. Eines Tages werden Sie merken, dass ich recht hatte. Zweifellos. Zweifellos? So? Na, dann kann ich Ihnen wirklich nicht helfen. Wir sind da. Vielleicht rufen Sie mal an, wenn Ihre Miss Bowles es erlaubt. Ich werde sehr bald anrufen, ob sie es erlaubt oder nicht. Na, was denken Sie, Herr Ishiwo? Ich weiß nicht recht. Bei mir hinterlässt das einen unangenehmen Nachgeschmack. Der erste Brief von Klaus traf nach wenigen Tagen ordnungsgemäß ein. Sally zeigte den Brief allen Bewohnern der Pension. Gönnerhaft. Egoistisch. Und die vielen Zärtlichkeiten am Schluss. Ja, so locker aus dem Ärmel geschüttelt. Da schreibt er nicht zum ersten Mal so. Genau, Herr Ishiwu. Psst. Genau so ist es. Ungefähr eine Woche später traf der nächste Brief ein. Guten Morgen, Chris, darling. Guten Morgen, Sally. Hast du gut geschlafen? Ja, danke. Und du? Ganz leidlich. Scheußliches Wetter, was? Ja. Was hast du da? Weißt du, was der Dreckskerl sich geleistet hat? Welcher Dreckskerl? Ach, Chris, sei doch um Himmels Willen nicht so vernagelt. Klaus, der Dreckskerl. Der Brief ist von ihm. Entschuldige, ich bin heute früh wohl ein bisschen schwer vom Begriff. Ich mag dir das nicht erklären, Darling. Du liest das bitte selbst. Nein, lies es mir vor. Ich will hören, wie es klingt. So eine verdammte Unverschämtheit. Ich will es hören. Mein liebes, armes Kind. So nenne ich dich, weil das, was ich dir zu sagen habe, dich leider sehr unglücklich machen wird. Aha, woher will er das denn wissen? Doch ich kann nicht anders. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und bitte glaube nicht, dass mir das leicht gefallen ist. Im Gegenteil, es ist sehr schwer und schmerzlich gewesen. Aber ich weiß, dass es richtig ist. Wir müssen uns trennen. Dreckskerl, Dreckskerl, was glaubt er, dass er ist? Soll ich weiterlesen? Überspring das, da, den nächsten Absatz. Ich weiß jetzt, dass ich sehr egoistisch gewesen bin. Ich habe nur an mein eigenes Vergnügen gedacht. Inzwischen wird mir klar, dass ich einen schlechten Einfluss auf dich gehabt haben muss. Mein liebes kleines Mädchen, du hast mich viel zu sehr angebetet. Das wüsste ich aber. Wenn wir zusammen blieben, hättest du bald keinen eigenen Willen und keine eigene Meinung mehr. Die Arbeit ist das Einzige, was zählt. So viel habe ich herausgefunden. Herausgefunden? Rege dich bitte nicht auf und sei tapfer, Sally. Mein armes, liebes Kind. Chris, Darling, lies den Schluss. Vor ein paar Tagen war ich zu einer Abendgesellschaft geladen. Dort machte ich die Bekanntschaft einer sehr schönen und klugen Engländerin, Miss Gore Eckersley, die mit einem bekannten Lord verwandt ist. Wir haben uns seither noch zweimal getroffen und uns über vielerlei ganz wunderbar unterhalten. Oh, so nennt man das. Ich glaube nicht, dass ich jemals ein Mädchen kennengelernt habe, das meine Gedanken so gut versteht. Das sind ja Neuigkeiten. Ich wusste nicht, dass der Dreckskerl überhaupt Gedanken hat. Kommen Sie, Fräulein Baules, ich habe Ihnen ein warmes Bad vorbereitet. Danke. Das tut Ihnen jetzt gut. Moment. Und lassen Sie den Brief. Gleich. Was für eine Unverschämtheit zu behaupten, dass ich ihn anbete. Und das Schlimmste ist, dass ich es tatsächlich getan habe. Aber damit ist jetzt Schluss. Schluss aus. Schluss und aus. Oh, eigentlich habe ich bloß noch mütterliches Mitleid mit ihm. Möchte nicht wissen, was aus seiner Arbeit wird, wenn er sich so diesen Frauen an den Hals wirft. Das kann ihm doch jetzt ganz egal sein, Fräulein Baules. Richtig. Der Kerl hat es überhaupt nicht verdient, dass sie überhaupt noch an ihn denken. Geschweige denn sich Sorgen machen, was aus ihm wird. Dieses Mädchen. Wahrscheinlich ist sie nicht mal seine Geliebte. Sieht nicht so aus. Wie wär's mit einer Prärie-Auster? Oh, du bist so wunderbar, Chris, Darling. Du weißt immer ganz genau, was zu tun ist. Ach, wenn ich mich doch in dich verlieben könnte. Klaus ist nicht so viel wert wie dein kleiner Finger. Na, so ist es. Beeilen Sie sich, das Wasser wird kalt. Also wirklich, Chris, du verstehst die Frauen ganz fabelhaft. Besser als jeder andere Mann, den ich kenne. Da sagen Sie was. Eines Tages schreibst du bestimmt den allerwunderbarsten Roman, der sich dann millionenmal verkauft. Danke, dass du an mich glaubst, Sally. Glaubst du auch an mich, Chris? Selbstverständlich. Das tun wir doch alle. Ja. Ganz ehrlich? Ja, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass du schrecklich erfolgreich sein wirst. Ich weiß nur noch nicht, bei was. Oh. Ich meine, du könntest so viel, wenn du wolltest, nicht wahr? Schon möglich. Wenigstens ist mir manchmal so. Und manchmal komme ich mir auch wieder so schrecklich überflüssig vor. Ach, mir bleibt ja nicht einmal ein Mann auch nur einen Monat lang treu. Auf Brecht und Weil gehört ein grober Keil. Welt am Keil. Abend, die Welt am Abend, Welt am Abend. Brecht scheitert in Klage gegen Neofilm AG. Sein Groschen und Brecht darf auf Leinwand erscheinen. Welt am Abend. Was ist denn das? Das sind die fünf Grundtypen des Elends, die geeignet sind, das menschliche Herz zu berühren. Der Anblick solcher Typen versetzt den Menschen in jeden unnatürlichen Zustand, in dem er bereit ist, Geld herzugeben. Ausstattung C. Kann ich nicht Ausstattung A haben? Ausstattung A? Nein. Das ist der junge Mann aus guter Familie, der einmal bessere Tage gesehen hat. Warum kann ich das nicht mit den besseren Tagen machen? Weil einem niemand sein eigenes Elend glaubt, mein Sohn. Wenn du Bauchweh hast und du sagst, so gehört das nur widerlich. Im Übrigen hast du nicht zu fragen, sondern die Sachen anzuziehen. Bitte entschuldigen Sie, Herr Pietchen. Ich stelle es mir fabelhaft vor, Schriftsteller zu sein. Ach, tatsächlich. Man ist hoffnungslos verträumt und zerstreut und hat gar keinen Geschäftssinn. Nach der Sache mit Klaus Linke lag Sally meistens tagelang zusammengerollt auf dem Sofa in dem großen, schmuddeligen Zimmer, rauchte, trank Prärieauster und sprach ununterbrochen von der Zukunft. Aber wenn das Wetter schön war und er nicht unterrichten musste, begleitete er sie auf Spaziergängen, die sie bis zum Wittenbergplatz führten, wo sie in der Sonne auf einer Bank saßen. Chris, Darling, hast du eine Zigarette für mich? Ja, natürlich. Hier. Danke. Die Leute meinen, sie könnten einen nach Belieben übers Ohr hauen. Und dann setzt man sich hin und schreibt ein Buch, das ihnen zeigt, was für Schweine sie sind. Und das Buch wird der allergrößte Erfolg. Und man scheffelt einen riesigen Haufen Zaster. Ja, wenn es mal so wäre. Schön ist das, Schriftsteller zu sein. Ich bin wohl leider nicht verträumt genug. Wenn ich bloß einen reichen Liebhaber hätte, Chris, Darling. Mal sehen. Ich brauche eigentlich nicht mehr als 3.000 im Jahr. Ach, und eine Wohnung. Und einen anständigen Wagen natürlich. Im Moment würde ich alles tun, um reich zu werden. Wenn man reich ist, kann man es sich leisten, auf ein richtig gutes Angebot zu bestehen. Man muss nicht das Erstbeste annehmen. Dem Mann, der mich aushält, wäre ich natürlich absolut treu. Ja, natürlich. Ach, by the way, treu. Da fällt mir ein, ich habe dir doch von diesem jungen Kommunisten erzählt, den die SA-Männer zusammengeschlagen haben. Ja, ich glaube, weiß nicht. Ja, den Anführer dieses SA-Trupps, den haben sie jetzt erschossen. Ja, wahrscheinlich Leute von der Rotfront. Ja? Naja, du weißt doch, Politik interessiert mich nicht. Oh, sollen sie doch machen. Die Braunen schlagen die Roten die Braunen. Was geht mich das an? Das muss einen etwas angehen. Chris, wenn man reich ist, braucht einen das alles nicht mehr zu interessieren. Sally sagte dergleichen Dinge ganz ernsthaft. Evidently, she believed she meant them. She was in a curious state. Sie war in einer merkwürdigen Verfassung, ruhelos und reizbar. Restless and nervy. Often she flew into a temper. For no special reason. Oft bekam sie grundlos Wutanfälle. Sie sprach unablässig von der Arbeit, machte aber keine Anstalten, welche zu suchen. Zum Glück war ihr Taschengeld von ihren Eltern bisher noch nicht gestrichen worden. Ich frage mich, ob ich vielleicht ein Kind kriege. Großer Gott, Sally. Meinst du das ernst? Ich weiß auch nicht. Schwer zu sagen. Es ist immer so unregelmäßig bei mir. Manchmal ist mir übel. Sally. Vielleicht habe ich nur was Falsches gegessen. Jetzt solltest du unbedingt mal zum Arzt gehen. Oh ja, wahrscheinlich. Hat ja keine Eile. Natürlich eilt es. Morgen gehst du zum Arzt. Also bitte, Chris. Wie redest du denn mit mir? Ist ja gut, Sally. Hätte ich bloß nicht davon angefangen. Ist ja gut. Wie du meinst. Geht mich ja nichts an. Entschuldigung, Darling. War nicht so gemeint. Ich wollte nicht schnippisch sein. Schon gut. Mal sehen, wie ich mich morgen fühle. Vielleicht gehe ich ja doch zum Arzt. Ja, das tust du. Aber heute Abend lass uns ausgehen, Chris. Komm, wir mischen uns mal wieder unters Volk. Die Innenstadt Berlins steht an diesem Donnerstagnachmittag unter dem Zeichen der Trauerfeier für Hermann Müller. Ein gewaltiger Zug begleitet den verstorbenen Reichskanzler auf seiner letzten Fahrt. Im Ehrenhof der Reichskanzlei finden sich nun sämtliche Mitglieder der Reichsregierung mit dem Reichskanzler Brüning an der Spitze und sämtliche Mitglieder der preußischen Staatsregierung mit Ausnahme der sozialdemokratischen Minister ein, welche sich schon an ihrem Parteihaus in den Trauerzug eingeordnet hatten. Ebenso die Mitglieder des Reichstages und des Reichsrates sowie die diplomatischen Korps. Jetzt, wenige Minuten vor 5:45, naht die Spitze des Zuges. Reichsbanner mit Fahnen und Musik. Ihm folgen die Kränze und der Leichenwagen. Dieser umgeben von einer Schar roter Falken. Angehörigen der sozialdemokratischen Wandervogelorganisation, die in ihren blauen Blusen mit roten Halsschleifen angetreten sind. Hallihallo. Ja, oh, Hallihallo. Wir sind es. Und ich dachte schon, ich müsste meinen ganzen Whisky alleine saufen. Oh. Sally, Darling. Clive wohnte im Hotel Adlon. Ein sehr reicher Amerikaner, der schon vor dem Frühstück eine halbe Flasche Whisky stürzt. Sie hatten ihn an dem Abend im Troika kennengelernt und er hatte sie anschließend in die Bar des Adlon eingeladen. In den nächsten Tagen waren sie fast pausenlos mit ihm zusammen, mal allein, mal gemeinsam. In dieser Zeit trank Sally beinahe genauso viel wie Clive, doch richtig betrunken wurde sie nie. Nur ihre Augen sehen manchmal schrecklich aus. As though they had been boiled. Die Schminke auf ihrem Gesicht wurde von Tag zu Tag dicker. Clive war ein sehr großer Mann und er sah gut aus. Dazu hat er jene traurige amerikanische Unbestimmtheit an sich. die immer attraktiv ist und noch viel attraktiver an jemanden, der so viel Geld besitzt. Jeden Tag sandte Clive seinen Wagen in die Neulendorfstraße und ließ Sally abholen. Der Chauffeur hatte immer einen wunderschönen Blumenstrauß für sie aus dem teuersten Blumengeschäft unter den Linden dabei und oft auch ein Geschenk für Christian. Clive, ich weiß nicht, danke. Danke, die Hemden sind wirklich wunderschön. Na, sei ehrlich. Gefallen sie dir nicht, Chris? Nein, die Hemden sind wirklich wunderschön. Und wie sie ihm gefallen. Entschuldige bitte unsere Verspätung. Ich weiß nicht, was da unten auf den Linden los ist. Irgendwas Politisches. Wir sind nur hintenrum reingekommen. Irgendeine Demonstration oder so, nehme ich an. So komisch ernst. Ich kann das nicht annehmen. Was? Die Hemden. Du machst uns so viele Geschenke. Ach was, Chris, Darling. Du brauchst dringend neue. Deine gehen überhaupt nicht mehr. Und Clive macht es Freude, nicht wahr? Ja, sicher. Was soll ich sonst mit meinem ganzen Geld machen? Oh. So viel kann ich ja allein gar nicht trinken. Oh, Clive, Darling. Ich bete dich an. Na, hört mal, lasst uns heute Nachmittag mal etwas weiterdenken. Hm. Nicht nur an heute Abend. Was meinst du? Warum machen wir drei nicht eine Weltreise? Eine Weltreise? Ja, aber... Clive, wer soll denn das bezahlen? Wieso? Wir haben doch kein Geld. Ach, das lass mal meine Sorge sein. Passt auf, wir starten in ein paar Tagen. Und zwar mit dem Orient Express nach Athen. Ich habe immer davon geträumt, einmal im Orient Express zu reisen. Von Athen fliegen wir nach Ägypten. Dann nach Marseille. Und von dort mit dem Schiff nach Südamerika. Dann Tahiti, Singapur, Japan. Wisst ihr, ich kenne das alles schon. Es ist wunderbar. Ich möchte noch einmal mit Freunden dahin. Mit ja. euch. Das stelle ich mir großartig vor. Was meint ihr? Oh, Chris, Darling, ist das nicht großartig? Natürlich müssen wir heiraten, Clive. Natürlich. Hey, kommt doch mal her. Und Chris hier wird unser Privatsekretär. Kommt doch mal her. Was ist denn? Na, schaut doch mal. Ein Trauerzug. Sag ich doch, was Politisches und Ernst. Hm. Wirklich? Das sind Tausende. Hunderttausende? Ja. Höchst vornehmer Trauerzug. Sozialdemokraten einträchtig neben Zentrum und DDP. Was? Na da, die Männer vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Ein imposanter Katafalk. Und die ganzen Fahnen. Wahnsinn. Sie standen alle drei auf dem Balkon von Clives Hotelzimmer und schauten auf den Trauerzug hinunter. Dort trugen die Berliner Hermann Müller zu Grabe. Blasse, standhafte Büroangestellte, Beamte und Gewerkschaftssekretäre. Die ganze müde gewordene preußische Sozialdemokratie. Ein Gewimmel von Menschen, einige mit politischen Bannern bewehrt, trottete auf die Silhouette des Brandenburger Tors zu, vor dem lange Trauerflore träge im Abendwind wehten. Wer war denn das? Scheint ja ein hohes Tier gewesen zu sein. Es war Hermann Müller. Bis kurz vor seinem Tode noch Reichskanzler, Sozialdemokrat, überhaupt einer der letzten Demokraten. Sicher ein anständiger Mann, bei all den verschiedenen Parteien, die trauern. Naja. Die drei da vorne an der Spitze des Zuges, die sind wohl ganz besonders wichtig. Es waren Reichskanzler Brüning und Reichstagspräsident Löbe. Ja, so wie die Leute ihre Hüte vor ihnen ziehen, scheinen die schon wichtig zu sein. Ach, weiß der Henker. Clive, Darling, guck lieber mal, was für ein herrliches Wetter ist. Lass uns irgendwohin rausfahren. Was Schönes unternehmen. Ja, lasst uns aufbrechen. Lasst uns aufbrechen. Mit den marschierenden Deutschen da unten auf der Straße vor dem Hotel hatten sie nichts zu schaffen. So wenig wie mit dem Toten im Sarg und den Losungen auf den Bannern. In ein paar Tagen würden sich die drei auf dem Balkon von dem Rest der Weltbevölkerung lossagen. Von den Männern und Frauen, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten mussten, die Lebensversicherungen gegen die Unbillen des Schicksals abschlossen, sich um die Zukunft ihrer Kinder sorgten. It was a curious, exhilarating, not unpleasant sensation. But at the same time, I felt slightly scared. Yes, I said to myself, I've done it now. I am lost. Als sie am nächsten Morgen wieder zum Hotel kamen, lagen überall auf der Straße noch die Reste von dem großen Trauerzug herum. Fahnen, Wimpel, Banderolen, Blumen. Sie wollten Clive besuchen, um alles noch einmal zu besprechen. Tut mir leid, der Herr ist heute Morgen aller Frühe abgereist. Aber er hat Ihnen einen Brief hinterlassen. Geben Sie schon her. Hier. Liebe Sally, lieber Chris, ich halte es nicht mehr aus in dieser verwünschten Stadt. Ich muss weg. Hoffe, wir sehen uns mal. Clive. PS. Ein paar Mark für den Fall, dass ich was vergessen habe. 300 Markscheine. 300 nur. Tja, Chris, Darling. Wir taugen wohl nicht zu richtigen Geldjägern, was? Weißt du, langsam glaube ich, dass mir alle Männer davonlaufen. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Beispiele fallen mir ein. Es ist wirklich schrecklich. Ich werde dich nie verlassen, Sally. Wirklich, Darling? Aber im Ernst, ich glaube, ich bin so etwas wie die ideale Frau, wenn du weißt, was ich meine. Ich gehöre zu den Frauen, die anderen Frauen die Ehemänner abspenstig machen, aber keinen lange halten können. Und das liegt daran, dass ich die Sorte Frau bin, die jedermann zu wollen glaubt, bis er mich kriegt. Und dann merkt, dass er mich eigentlich doch nicht will. Ja, aber ist das nicht besser, als das hässliche Entlein mit dem goldenen Herzen zu sein? Oh, ich könnte mich ohrfeigen dafür, wie ich mit Clive umgesprungen bin. Ich hätte ihn nie so um Geld angehen sollen. Er muss mich ja für eine ganz gewöhnliche Hure gehalten haben, so wie alle anderen. Nein, dabei Sie... habe ich ihn wirklich angebetet. Irgendwie. Wenn ich ihn geheiratet hätte, dann hätte ich einen richtigen Mann aus ihm gemacht und ihm auch das Trinken abgewöhnt. Du bist so ein gutes Vorbild. Der alte Dreckskerl hätte mir wenigstens einen ordentlichen Scheck hinterlassen können. Mach dir nichts draus, Darling. Wo der herkommt, gibt es noch mehr. Ist mir gleich. Ich will keine Hure mehr sein. Du bist kein... Männer mit Geld können mir ab jetzt gestohlen bleiben. Komm, gehen wir essen. Wir haben doch jetzt Geld. Nee, geh du. Mir ist irgendwie nicht so gut. Leb wohl, Berlin. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Christopher Isherwood. Zweiter Teil. Die Sprecherinnen und Sprecher waren Erzähler Mathieu Carrière, Isherwood Christopher Nell, Sally Bowles Laura Mehr, Fräulein Schröder Barbara Philipp, Natalia Landauer Luzi Heinze, Fräulein Meier, Daniela Kiefer, Bobby, Ole Lagerpusch, Fritz Wendel, Ben Münchow, Bernhard Landauer, Matthias Buntschuh, Herr Landauer, Bernhard Schütz, Clive, Timo Weißschnur. In weiteren Rollen Thomas Arnold, Margarita Breitkreitz, Martin Engler, Johanna Griebel, Patrick Güldenberg, Udo Kroschwald, Felix von Manteuffel, Vanja Müß, Manolo Palmer, Friedhelm Tock, Christoph Pütthoff und Franziska Trögner. Besetzung: Arne Köhler und Leon Hase. Wortaufnahme: Alexander Notny. Musikproduktion: Axel Gutzler und Mike Weißzack. Montage und Mischung der Gesamtproduktion: André Buscharepp, Julia Kümmel und Ursula Potyra. Regieassistenz: Miriam Brandt, Cordula Dickmeis und Leon Hase. Musik: HR Big Band. Musikalische Leitung und Komposition: Jörg Achim Keller. Regie: Leonhard Koppelmann. Produktion: Hessischer Rundfunk 2019. Redaktion: Hans Sarkowitsch.